ungeklärten Brandfällen zu befassen hat. Auch jetzt lautet der Auftrag für Quentin Barnaby, die Ursache eines Brandes zu ermitteln, der nicht bloß Asche hinterlassen hat. Auftrag für Quentin Barnaby. Grund genug. Meine liebe Festzeit, tut mir wirklich leid, aber ich musste mir doch dieses Hausboot von Ryder ansehen. Sage dir, das ist ein Traum. 5 Schlafkoden, aller moderner Komfort und spottbillig gibt das her. Da sollte mindestens ein Schnitt von, aber Doris, du bist ja Morgenrock. Fühlst du dich nicht wohl? Ach, ich hatte wieder meine Migräne. Du Arme. Hast du nicht was vergessen? Aber nein, natürlich nicht. Das werde ich doch nicht vergessen. Doris, du hast mir doch versprochen... Das war nur ein ganz kleines Schluck, Brian. Wirklich ein winzig kleiner, so zur Kreislaufanregung. Na, mal nachsehen, wie schwach der Kreislauf war. Du liebe Zeit, fast eine halbe Flasche. Weil du mich so allein lässt und ich kann nicht. Ja, aber was stellst du dir denn vor? Doris, glaubst du, ich treibe mich herum? Die Nachfrage nach gebrauchten Booten ist enorm zurzeit. Ja. Und jetzt, wo wir die Gesellschaft gegründet haben. Ich verstehe sowieso nicht, warum du das wolltest. Wir haben doch nicht nötig, dass du... Bitte gieß mir noch einmal ein. Doris, soll ich etwa von deinem Geld leben? Möchtest du? Ja, warum denn nicht? Ich habe ja genug. Dann wollen wir es auch was einbringen lassen. Außerdem kann ich nicht den ganzen Tag hier herumsitzen. Weil du dich mit mir langweilst, was? Keine Rede, mein Herz, ja, aber... Weil Mrs. Chiltons Gesellschaft dir lieber ist als meine. Was meinst du jetzt? Du warst mit ihr in der Bar, im Royal. Geschäftlich, Doris, nur geschäftlich. Sie sucht ein Segelboot. So, sonst nicht? Doris, jetzt hör mal an. Gib mir jetzt die Flasche endlich. Hast du nicht schon genug getrunken? Es ist mein Whisky. Ja, ich weiß. Ich weiß alles. Und dein Haus und die Gesellschaft bist auch du. Und du allein verfügst über die Moneten. Kenn ich. Alles zur Genüge. Wenn wir schon beim Thema sind, die 10 Pfund möchte ich zurück, die du aus meinem Schreibtisch genommen hast. Weißt du das wirklich, Doris? In der Verfassung, in der du meistens bist, möchte man glauben, du kannst kaum die Scheine unterscheiden. Oder du siehst sie doppelt. Was? Willst du vielleicht behaupten, ich... Du, das lasse ich mir nicht gefallen. Doris, ich lasse es mir nicht gefallen. Ich gehe zu meinem Rechtsanwalt. Gleich morgen früh gehe ich. Ja, gut, Doris. Darüber sprechen wir morgen. Komm, sei nicht so aufgeregt. Aber jetzt bringen wir dich lieber ins Bett. Komm, Doris, aufstehen. Steh doch bitte auf. Ja, sicher, ich weiß alles so jetzt. Ich leg den Arm hier um meine Schulter, das ist schon gut, ja? Du, Brian, ich habe wirklich... Vorsicht, Doris, meine Liebe, nur da geblieben. Wir wollen die Möbel doch stehen lassen. Ja, hier bin ich schon. Liegst du so gut, Doris? Was sagst du? Ja, ich frage dich, ob du alles hast und bequem bist, wollte ich nur wissen. Ich muss nämlich jetzt gehen. Gehen? Wohin denn? Ach, du weißt doch, ich muss heute Nacht noch nach Southsea. Geschäftlich, ich muss doch gleich zur Bahn. Ich möchte noch einen Whisky. Ich möchte einen Whisky ohne Soda, ja? Wirklich, Doris? Ich möchte noch einen Whisky. Brian, du wollst mir noch einen Whisky bringen. Oh, Verzeihung, ist hier noch ein Platz frei? Ja, bitte. Danke vielmals. Ich war nämlich im Abteil nebenan, aber da hat jemand Pfeife geraucht. Ja. Schlimmer als der ärgste Nebel in London. Hier wird niemand Pfeife rauchen. Das glaube ich fast auch. Erstaunlich schneller Zug, wie? 12:20 Uhr an Portsmouth. Naja, hoffentlich finde ich um die Zeit noch ein Taxi. Müssen Sie weit? Zum Carlton Hotel in South Sea. Wirklich? Ja. Also, ob Sie es glauben oder nicht, dahin will ich auch. Fahren Sie etwa auch zur Schau? Zu welcher Schau? In Carlton ist doch morgen die große Modenschau. Ach nein, ich habe mit Booten zu tun. Mit Booten? Ja, ich fahre wegen eines Motorboots, das verkauft werden soll. Sie sind wohl Fotomodell, oder? Nein, ich bin Mannequin. Oh, interessant. Wirklich interessant. Richtig, jetzt sehe ich erst. Sie haben ein ganz schönes Gepäck bei sich, wie? Ja, hören Sie, wenn wir in Portsmouth ankommen, bleiben Sie ruhig hier. Ich schaffe schon einen Träger heran. Und dann können wir uns vielleicht gemeinsam ein Taxi zum Hotel nehmen, wenn wir eins finden. Ach, das wäre wunderbar. Vielen Dank. Sagen Sie mal, ist das der Brief an die Tankstelle? Ja, denken Sie, das ist doch fertig. So. Oh, verdammt. Ah. Na, ich komme hoffentlich nicht umgelegen. Wünschen Sie einen Kaffee? Wünsche schon, aber dürfen nicht. Mein Magen, besser nicht. Vielleicht ein Koffeinfall. Nein, ich bin doch wieder mal beim Milchstil jetzt gelandet. Aber für mich können Sie einen Kaffee machen, Pet. Ja, damit ich beneid früh. Gut. Ja, und du, na, für den Inspektor vielleicht ein Schälchen Milch. Draußen steht ja noch die Katzenschalen. Die Katzenmilch, hier bringe ich. Um deinem Gesicht nachzuschließen, steht mir einiges bevor. Komm, lass dich nieder, Robby. Ich danke dir. Ah, tut mir leid, schon so früh reinschneiden zu müssen, aber die Sache ist einigermaßen dringend. Ja, wenn es bei dir aber etwas nicht dringend. Okay, lass hören, aber bitte von vorn. Bungalow draußen in Weybridge an der Themse abgebrannt, ungefähr um 9 Uhr heute Morgen. Was, bei helllichtem Tag? Ja, ist etwas abseits gelegen. Du kennst die Uferbesitzungen da, ja. Holzbauten und den Wind ausgesetzt vom Wasser her. Innerhalb von Minuten stand das Ding offenbar lichterloh in Flammen. Ja. Der Löschzug konnte nicht mehr viel ausrichten. Ja, es war so ein Wochenendhaus oder so? Nein. Ein Familienhaus gehörte einem Ehepaar Lacey. Ja, und das ist der Grund, wegen ich eigentlich komme. Die Feuerwehr hat nur eine Leiche gefunden, Mrs. Lacey. Der Mann ist verschwunden oder jedenfalls haben wir ihn bis jetzt noch nicht aufgetrieben. Naja, aber wenn das Ganze erst vor 2 Stunden passiert ist, der weiß das womöglich noch gar nicht. Ja, ich weiß, dass er vielleicht nichts weiß, aber irgendwas kommt mir an der ganzen Sache mulmig vor. Die Frau war Anfang 50, der Mann soll etwa 20 Jahre jünger gewesen sein oder ist es noch, betreibt Geschäfte mit Booten, so viel ich herausbekommen habe. Das Merkwürdige ist, dass sie allem Anschein nach keinerlei Anstrengung machte, sich zu retten. Also hast du eine Beschreibung von Lacey? Ja, die habe ich. Er ist Mitglied in einem Segelclub, so kam mir eine Fotografie von ihm, die ist auch schon im Umlauf. Mhm. Natürlich ist es möglich, dass es nur ein Unglück war. Mir wäre aber bedeutend wohler, wenn ich einen Bericht von dir hätte. Aber selbstverständlich. Ich fahre jetzt gleich wieder hinaus nach Weybridge. Das ist Surrey, oder? Ja. Quentin, wenn der Verkehr nicht stark ist, weißt du, dann brauchst du kaum länger als 35 oder 40 Minuten, verstehst du? Ja, dann werde ich morgen früh um 4 Uhr fahren. Mit anderen Worten, jetzt ist nicht unter einer Stunde zu schaffen, was? Ja. Nicht mehr so viel übrig. Abgesehen von der Garage, was, Quentin? Nein, das Ding muss wirklich innerhalb von Minuten im Brand gestanden haben. Wo mag das wohl angefangen haben? Tja, schwierig festzustellen bei diesen einstöckigen Häusern. Verkohlt ist ja alles so ziemlich gleichmäßig. Ja, hier, den großen Blasen an Holzner war es ein ungewöhnlich schnelles und intensives Feuer. Ich kann nur sagen, dass das Feuer mit ziemlicher Sicherheit im Erdgeschoss ausgebrochen ist. Wo ist denn die Skizze mit dem Grundriss? Hier, ich habe sie schon mitgebracht. Aha. Ja. 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, kleines Studierzimmer, Küche, Bad etc. Mrs. Lacey lag noch im Bett. Naja, sehen wir es nochmal um. Das hier muss wohl ihr Schlafzimmer gewesen sein. Ja, und das da drüben seines. Ja, was ist denn das für ein Metallring? Was? Die Überreste einer Teemaschine, wenn ich mich nicht täusche. Ja, stimmt. Aber was das hier vorstellt, Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, oder? Das ist eine Heizdecke. Oder war es jedenfalls. Das stimmt. Aber angeblich sind die doch völlig ungefährlich, diese Decken. Ich war da neulich mal in einem Geschäft und wollte mir eine besorgen. Ja, die sind ziemlich ungefährlich, soweit es sich um Markenfabrikate handelt und nichts kaputt ist an den Leitungen im Haus. Mhm. Aber das müssen wir ja feststellen können. Wo ist denn der Sicherungskasten? Ach, in der Diele vermutlich. Haben Sie ihn gefunden, Sandy? Ah ja. Ja, ich habe ihn gefunden noch. Auch ganz schön verzogen, der Kasten. Mal sehen, ob er aufgeht. Ja, alles in Ordnung hier. Nichts durchgeschlagen, so viel man sehen kann. Nein, Kurzschluss kann es offensichtlich nicht gewesen sein. Hey, da kommt ja der Inspektor. Ja, ja, das ist sein Wagen. Wen bringt er denn da mit? Ist das Lisi? Ah, das möchte ich bezweifeln. Ah, ja. Das ist also... Mr. Hunter. Ah, guten Tag. Mrs. Leslies Anwalt. Ja, guten Tag, Mr. Hunter. Das ist Miss Crane, meine Sekretärin. Guten Tag. Ich bin die vor den Kopf geschlagen, Mr. Barnaby. Das ist ja entsetzlich, ganz entsetzlich, ganz entsetzlich. Mrs. Lacey hat Mr. Hunter offenbar gestern Nachmittag noch angerufen und... Entschuldigung. Ja. Einen Augenblick, mein Fahrer winkt. Wahrscheinlich hat er eine Funknachricht bekommen. Mr. Hunter... Würden Sie, Mr. Barnaby, noch einmal weiter berichten, ja? Ich bin gleich wieder da, du verstehst. Ja, ist alles in Ordnung. Mr. Barnaby. Ja. Mrs. Lacey rief tatsächlich gestern im Büro bei mir an. Aha. Völlig aufgebracht. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr Mann vernachlässige sie. Mhm. Das Geld stehle auch von ihr. Sie wolle sich scheiden lassen. Mhm. Die Leute meinen immer, das könne man in 5 Minuten arrangieren. Mhm. Ich habe ihr vorgeschlagen, heute zu mir zu kommen. Aber das ist ja entsetzlich, ganz entsetzlich. Seien Sie vorsichtig. Ja. Ach ja? Ja, es liegt so viel Zeug noch rum. Sind Sie schon lang Ihr Anwalt gewesen? Ach ja, seit 25, 30 Jahren schon. Ja. Keine sehr einfache Dame. So. Als ich hörte, dass Sie heiraten wolle, traf mich fast der Schlag. Entsetzlich. Ich meine, dass Sie heiraten wollte? Ach nein, Sie meinen das. Ja. Wann hat sie denn geheiratet? Das ist jetzt her ein Jahr, ein Viertel vielleicht. Und dann ausgerechnet diesen Lacey. Was er sich davon versprach, war klar, aber das sah sie natürlich nicht. Über 50 und bildete sich ein, es sei reine Liebe. Entsetzlich, wie das hier aussieht. Tja, Alter ist nicht unbedingt ein Hindernis, ne? Richtig. Aber ganz abgesehen von ihrem Alter war sie ein zanksüchtiger Drachen. 10 Minuten und am gleichen Dach mit ihr und man hatte mehr als genug, ich muss es sagen. Ja, und wie ist Mr. Lacey? Ach, jedenfalls nach außen doch ein sehr liebenswürdiger Mann. Ja. Eine Spur zu glatt für meinen Geschmack. Mhm. Verstand's aber mit ihr. Überredete sie sogar dazu, irgendeine Gesellschaft zu finanzieren. Ja. Ich war dagegen, aber sie ließ sich nicht davon abbringen. Na, wenigstens drückte ich durch, dass alles unter ihrer Kontrolle blieb. Wie das hier aussieht. Ganz entsetzlich, nicht wahr? Ja, wirklich. Hatte sie Vermögen? Oh ja, eine hübsche 6-stellige Zahl. Aha. Existiert ein Testament? Ja. Alles geht an Lacey. Quentin? Ja, was ist? Wir haben ihn. Wen? Na, Lacey. Ja? Ein fixer junger Konstabler hat ihn entdeckt auf dem Bahnhof in Portsmouth. Man kann nur sagen, die Polizei hat die Augen offen. Wie? Na, eigentlich wie immer, Mr. Hunter. Sie bringen ihn im Wagen zurück. Ja. In ungefähr 2 Stunden dürfte er eintreffen in Scotland Yard. Aber... ich möchte dich dabei haben, Quentin. Ja, ist schon in Ordnung. Gut, aber erst muss ich noch mein Laboratorium anrufen. Alec soll mir den Schutt noch mal durchsieben. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz, Mr. Lacey. Vielen Dank. Danke sehr. Tja, ist immer eine hässliche Sache. Jemanden zu identifizieren. Wenn es Ihnen lieber ist, sparen wir unsere Fragen bis später. Nein, ich bring's lieber hinter mich. Ja, das ist übrigens Mr. Barnaby, unser Experte. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Nicht nötig, vielen Dank. So, ja, Mr. Lacey. Sagen Sie mal, haben Sie irgendeine Idee, wie es zu diesem Feuer gekommen sein könnte? Nicht die geringste. Ich kann es selber noch nicht fassen. Alles total verbrannt, sagen Sie? Ja, mit Ausnahme der Garage. Sie hielten doch nichts Entzündliches im Haus, Paraffin zum Beispiel oder Öl oder... Nein, nichts, nur Propangas. Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen, Mr. Lacey? Tja, ich 40 von Weybridge zum Waterloo-Bahnhof gefahren, ja. Gestern Abend war das. Mhm. Und von da weiter mit dem 10:50 Uhr Zug nach Portsmouth. Ich würde sagen, es war kurz nach 9:30 Uhr, als ich das Haus verließ. Was hatten Sie denn in Portsmouth zu tun? Ich wollte mir eine Yacht ansehen, die zum Verkauf stand. Sie wissen ja, es ist mein Beruf. Ja, wäre das nicht noch heute Morgen früh genug gewesen? Oh nein, nein, bei diesem Geschäft muss man sehr schnell spuren. Mhm. Ich sah die Anzeige gestern in einer Zeitung und ich habe einen Interessenten, also fuhr ich natürlich hin, so schnell wie ich konnte. Da kommt es oft auf die Stunde an. Ja, und wo waren Sie über Nacht? Im Carlton Hotel in Southsea. Übrigens, ja, es fällt mir ein, ich kam im Zug ins Gespräch mit einem jungen Mädchen. Wir haben uns zusammen ein Taxi hinausgenommen. Sie fuhr zu einer Modenschau. Ich meine nur, falls Sie Zeugen suchen. Ja, und wie hieß dieses junge Mädchen? Es war eine Miss Angela Marsh. Angela Marsh. Darf ich fragen, um wie viel Uhr ist denn das Feuer ausgebrochen? Weiß man das genau? Ja, soweit man sagen kann, zwischen 9 und 10 heute Morgen. Ein Anwohner auf der anderen Seite des Flusses hat es gemerkt, aber... Er hatte kein Telefon und brauchte 10 Minuten bis zur nächsten Zelle. So, ich verstehe das. Mr. Lacey, ich habe dann noch eine Frage. Ihre Frau und Sie kamen gut miteinander aus, ja? Ich habe schon gewusst, dass Sie mit dieser Frage kommen würden. Hm. Sie haben wohl gehört, dass sie ziemlich viel älter war als ich. Ja, ja. Naja, sobald das jemand erfährt, wird man für eine Art Monster angesehen. Hören Sie, ich werde nie behaupten, dass Sie für die verliebt waren, Doris. Nein, das war ich nicht, wirklich nicht. Aber schließlich heiratet man aus den verschiedensten Gründen. Ja, hat sie je von Scheidung gesprochen? So, sobald ich energisch wurde über irgendetwas, wie ein Kind war sie manchmal, dann drohte sie immer, sie würde den alten Hunter anrufen, das ist nämlich ihr Anwalt. Naja, sie hat es auch getan. Gestern Nachmittag. Ach, gestern Nachmittag? Ja. So, das wusste ich nicht. Ja, sie hat ihm gesagt, sie hätten Geld von ihr gestohlen. Hören Sie, Inspektor, Mr. Barnaby, ich wollte eigentlich nicht davon sprechen. Sie lebt schließlich nicht mehr. Was soll man noch schmutzige Wäsche waschen? Aber so war es nun mal. Sie hat getrunken, Whisky. Eine ganze Flasche am Abend, wenn man sie liest. Oh, ich wusste von vornherein, dass sie nichts gegen Alkohol hatte. Aber im letzten halben Jahr, ja, da ging es eben von morgens bis nachts. Ich wollte, dass sie eine Kur machte, aber da kam ich schön an, als sie es vorschlug. Du liebe Zeit, war das ein Theater. Ja, also um darauf zurückzukommen, wie war das mit der Beschuldigung wegen des Geldes? Wussten Sie davon? Nicht gerade in diesem Fall. Nein, das wusste ich nicht. Damit hatte sie es dauernd, aber sie wusste ja nicht einmal, was sie besaß. Sie war ja kaum je nüchtern. Gestern Abend noch habe ich sie ins Bett tragen müssen. Völlig hinüber war sie, ja. Traurig, aber so war's. Ich hoffe nur, nichts davon kommt in die Zeitung. Das möchte ich vermeiden. Sagen Sie mal, hat Ihre Frau geraucht, Mr. Lacey? Nein, geraucht hat sie nicht. Nein, geraucht hat sie wirklich nicht. Es ist mir unerklärlich, wie dieser Brand angefangen hat. Haben Sie schon mit Mrs. Clark gesprochen? Mrs. Clark? Ja, das ist unsere Zugeherin. Sie kommt jeden Morgen so um 1 bis 2 Stunden. Aha. War sie nicht da heute früh? Sie ist sonst unbedingt verlässlich. Wo wohnt denn Mrs. Clark? Ja, die Nummer weiß ich nicht mal ganz sicher, die Hausnummer. Warten Sie, aber ich erinnere mich, es ist das letzte kleine Haus an der Elton Lane. Gucken Sie mal, Quentin, da rechts. Ich glaube, das ist doch Elton Lane, hm? Das letzte kleine Haus. Naja, das kann es da drüben sein, wo der Radfahrer fährt. Schauen Sie mal, Pitt. Naja, jetzt sehe ich. Übrigens, Quentin, ja. Wenn Alec noch da ist in dem Haus von den Lacys, dann könnten wir ihn doch eigentlich mit zurücknehmen. Er freut sich sicher. Ja, die Freude können wir ihm machen. Fahren wir nachher vorbei, wenn ich mit Mrs. Clark gesprochen habe. Wird nicht lange dauern, Ben. Sagen, Mr. Barnaby, als ich vom Wäschemann hörte, habe ich gedacht, ich falle tot um. So. Ja, und wann waren Sie heute Morgen dort, Mrs. Clark? Ab 8. Ich arbeite in einer ganzen Reihe von Häusern da unten am Fluss. Zu den Lese gehe ich immer zuerst. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mitverbrannt wäre. Ja, Sie sind es anscheinend nicht. Und wann sind Sie weggegangen? Na, heute muss es so 8:45 gewesen sein. Kurz vorher, kurz nachher. Ich weiß es nicht. Mhm. War der Herd vielleicht an oder ein Bügeleisen oder brannte Feuer im Kamin? Also ich habe bestimmt nichts angelassen. Ich habe nur abgestaubt und sauber gemacht heute. Ja, ein paar Möbel habe ich eingewachst und den Eingang gekehrt. Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich schwöre. Haben Sie denn mit Mrs. Lacey gesprochen? Naja, ich habe es versucht, aber da war es ja mal wieder zappenduster. Ja? So was von Kater, wenn Sie wissen, was ich meine. Okay, ich kenne Sie. Hab aufräumen wollen bei Ihrem Zimmer. Ja. Da hätten Sie sie hören sollen. Ich habe mich lieber verzogen und die Finger davon gelassen. Haben Sie bemerkt, ob bei ihr Feuer im Kamin brannte? Nein, bei ihr brannte kein Feuer, bestimmt nicht. Und Sie haben auch nicht irgendetwas gerochen? Etwas Entzündliches, Petroleum, Gas? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Und waren Sie noch einmal bei ihr, bevor Sie das Haus verließen? Ich wollte noch mal reinschauen, habe noch daran gedacht, als ich schon an der Tür war. Mhm. Aber dann hörte ich den Wecker bei ihr gehen und hab's sein lassen. Alec ist offenbar schon weg, Pat. Nichts mit der Freude. Ist ja auch schon ziemlich spät. Bei Dunkelheit konnte er kaum noch was tun. Müde. Ob er was gefunden hat, ein bisschen. Naja, morgen früh werden wir es ja hören. Ach, ich werde froh sein, wenn ich heute ins Bett komme. Ich schlafe mich offen gesagt jetzt schon ein bisschen. Ist das ein winkenden Zaunfall, dass ich Sie heimfahren soll? Nein. Aber es wäre natürlich furchtbar nett von Ihnen, naja, wenn mal Sie los. Nicht mit mir... Husch, etwas. Was denkst du denn? Was. Ist doch ein Boot, oder? Ja, und offenbar Richtung hierher. Schnell, Pat. Schnell, hinter die Garage, komm. Kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Lacey? Was um? Ach, Sie sind's, Mr. Barnaby. Bin ich jetzt erschrocken. Sie suchen etwas? Ja, ich suche etwas. Was mein Notizbuch. Ich suche mein Notizbuch. Das war im Haus. Und darin habe ich die Adressen fast aller meiner Kunden. Aha. Ich dachte, mit einigem Glück ist es vielleicht... Na, so viel Glück werden Sie nicht haben. Selbst wenn Sie es fänden, würde es Ihnen unter den Fingern zerfallen. Es hat ja hier gebrannt. Dass Sie das nicht wissen sollten. Ja, dann habe ich die Fahrt umsonst gemacht. Das fürchte ich auch. Und, Mr. Barnaby, Sie wissen immer noch nicht, wie der Brand ausgebrochen sein kann? Na, bis jetzt noch nicht. Tja, dann sage ich wieder gute Nacht. Nichts zu machen. Tja, nichts zu machen. Ein hübsches Boot haben Sie da. Fürs Erste jedenfalls ein Dach überm Kopf. Es wird aber billig abgegeben. 1200. Hätten Sie Interesse? Ein Boot ist etwas Herrliches. Interesse schon, aber nicht das nötige Kleingeld. Na, wenn Sie noch darauf zurückkommen wollen, ich liege etwa 600 Meter flussaufwärts von hier vor Anker. Gute Nacht, Mr. Barnaby. Gute Nacht, Mr. Lacey. Das ist eigentlich ein sehr gut aussehender Mann. Finden Sie nicht, Quentin? Das merken Sie auch bei völliger Dunkelheit. Mhm. Manchmal ja. So? Eine herrliche Nacht heute. Herrliche Nacht, eine kleine Tour auf dem Fluss. Ach, ich wollte, ich wäre auch an Bord. Und Pat, Sie werden ja richtig romantisch. Sie wollen so die geliebte Dritte im Bund werden, was? Wieso Dritte? Na, in der Kajüte war schon jemand. Ich habe ein Gesicht im Bullauge gesehen. Ich kann mich täuschen, aber meinem Eindruck nach war es ein junges Mädchen. Mhm. Ja, sowas kommt vor, oder? Man hört es allgemein und immer wieder. Aber jetzt kommen Sie, Pat, zurück zum Wagen. Dieses Mädchen interessiert mich. Ich glaube, Quentin, wir haben sie verloren. Ja, an der Brücke hat er sie abgesetzt. Sie muss diesen Weg gegangen sein. Ja, da ist sie. Sie biegt eben zum Bahnhof ein. Verdammt, fährt also mit dem Zug zur Stadt zurück. Also wer von uns beiden übernimmt jetzt die Jagd? Ja, diesmal lieber Sie, Pat, glaube ich. Und ich fahre nach Hause. Rufen Sie an, sobald Sie können. Mhm. Aber bleiben Sie auf den Fersen, unter allen Umständen. Hier Quentin Barnaby. Ach Gott sei Dank, langsam hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben. Woher rufen Sie an? Können Sie feststellen, wer in dem Hause wohnt? Ja, Moment, ich sehe mal nach. Warten Sie mal. Ja? Da vorne, da ist eine Tafel. Ich kann sie von hier aus sehen. Na prima, lesen Sie doch mal von oben nach unten die Namen, bitte. Ja, aber wenn Sie nicht wissen, wer sie ist, was nützt Ihnen das denn eigentlich? Na, mir spart etwas. Nur mal zu, bitte. Ja, also schön, ich beschränke mich auf die Weiblichkeit. Ja, gut. Nummer 1, Mrs. French. Ja. Angela Mars? Ja? Pat, das ist das Mädchen, das Lacey im Zug getroffen hat. Ja, aber was meinen Sie denn? Hören Sie, Pat, jetzt nehme ich es in die Hand. Goodwin Court, haben Sie gesagt? Mhm. Okay, Pat, weil Sie so brav als Spürhund gearbeitet haben, nehmen Sie sich ein Taxi nach Hause, ja? Auf Spesenkonto. Oh, vielen Dank für die Großzügigkeit. Und guten Nacht, Pat. Guten Nacht, Pat. Guten Abend. Guten Abend. Miss Angela Marsh? Ja, das bin ich. Darf ich mich vorstellen, Barnaby ist mein Name. Verzeihen Sie bitte diesen späten Besuch, aber ich bin mit der Untersuchung eines Brandes in Weybridge beauftragt. Ach ja, kommen Sie doch herein, bitte. Vielen Dank. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön, ja. Mr. Lacey hat Ihnen wohl meine Adresse gegeben. Nein. Aber er hat erwähnt, dass Sie sich im Zug nach Portsmouth kennengelernt haben und dass er mit Ihnen zusammen ein Taxi zum Carlton Hotel nahm. Das stimmt. Ich habe Ihre Adresse vom Hotelportier. Ach, der muss ja ein Hellseher sein, der Portier. Wie meinen Sie das? Die Adresse hier habe ich gar nicht eingeschrieben. Ich schreibe mich nämlich immer unter der Adresse meines Agenten ein. Wissen Sie, die Einkäufer, die man bei einer Modenschau kennenlernt, können recht lästig werden. Ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe durchaus, ja, natürlich. Aber ich sage Ihnen etwas. Meiner Ansicht nach sind Sie mir von Weybridge aus nachgegangen. Ich weiß nicht, aber meine Sekretärin war. Sie werden sich denken können, warum ich hier bin? Ja, natürlich, weil Sie wissen möchten, ob ich tatsächlich Mr. Lacey im Zug kennenlernte, ob wir tatsächlich zusammen ein Taxi nahmen und ob er tatsächlich im Hotel war. Stimmt's? So ist es, ja. Und Ihre Antwort? Zu allen drei Punkten, ja. Miss Marsh, hatten Sie Mr. Lacey je vor dieser Zugfahrt gesehen? Nein, bestimmt nicht. Sie haben sich bemerkenswert rasch angefreundet, nicht wahr? Finden Sie nicht auch so kurze Zeit? Doch, das würde ich weniger sagen. Im Zug lernt man eben Leute kennen. Dann nahmen wir uns gemeinsam ein Taxi. Er meinte, wir könnten uns doch alle noch einmal zu einem Cocktail treffen. Und so haben wir uns gegenseitig unsere Telefonnummern gegeben. Und das ist wirklich alles. So, und was hat Sie dann heute nach Weybridge geführt? Ich kam nachmittags zurück nach London. Da rief Lacey mich an und erzählte mir von dem Brand. Er war so verstört, dass ich dachte, ich sollte hinfahren, vielleicht könnte ich ihm irgendwie helfen. Wir waren da in einem kleinen Lokal weiter oben am Fluss und haben einen Cocktail gemeinsam getrunken. Aha. Ja. Und wenn Sie glauben, Lacey hatte etwas zu tun mit dem Feuer, dann sind Sie wirklich auf dem Holzweg. Erstens war er ein Faustvieh und außerdem, mir jedenfalls, macht er einen besonders netten und vertrauenswürdigen Eindruck. Morgen, Pat. Morgen, Alex. Er hat Quentin eine Minute Zeit? Ja, er wartet schon. Gehen Sie bloß gleich rein. Oh, danke schön. Herein. Ah, da Alex. Na? Das heißt, Quentin, dass es so lange gedauert hat. Ja. Aber es war eine ganze Menge Zeug, was ich dann unter die Lupe nehmen muss. Das habe ich mir gedacht. Aber deinem Gesicht nach zu urteilen bisher erfolglos offenbar, was? Jedenfalls ist nichts von Bedeutung zu finden. Mhm. Die Türen und Fenster habe ich nachgeprüft, ja, als ich draußen war. Ja. Dass jemand da eingebrochen hatte, ist ausgeschlossen. Ja. Ich habe auch Aschenproben von jedem einzelnen Zimmer untersucht. Nirgends irgendetwas Besonderes. Ja. Außer in Mrs. Lacys Schlafzimmer. Und? Da fand ich eine Spur Haarlack. Aha. Und im Badezimmer einigen reinen Alkohol. Offensichtlich sind die Flaschen während des Brandes explodiert. Hm. Sag mal, sind vielleicht auch Whiskyflaschen explodiert? Nein. Ich habe eine Inventarliste gemacht, wie üblich. Aber mir scheint, das ist alles in Ordnung. Naja. Ja, rein. Ah, Pet, ja. Bitte, ich störe, der ja. Inspektor ist da. Ja, dann führen Sie noch bitte rein, ja? Bitte, Inspektor, Herr. Danke, Pet. Morgen, Quentin. Guten Morgen, ne? Morgen, Inspektor. Ja, tut mir leid, Quentin. Das war magere Unterstützung, aber mehr gab's da eben nicht. Tja. Wiedersehen, Alex. Wiedersehen, Alex. In der Sackgasse, was? Ja, so ist es. Ich auch. Wie? Erster Bericht von Southsea. Ja? Lese war so wirklich dort. Und das mit dem Mädchen stimmt auch. Wie meine? Man möchte es nicht glauben. Aber die seltsamsten passieren, oder wie? Ja. Und alle kann man eben nicht lösen. Ein wahres Wort. Aber du bist noch nicht befriedigt, oder wie? Ach, wenn mir je etwas wirklich verdächtig wird, Robby, ist es ein Brand, bei dem ich die Ursache nicht einmal vermuten kann. Ja, das ist das ewige Problem bei Feuer. Zerstört unter Umständen alle Hinweise. Ja, alle Hinweise, aber nie das Motiv. Motiv? Wieso? Ach so, du meinst... Genau, genau. Es wäre mir äußerst unangenehm, Lacey falsch zu beschuldigen. Aber du wirst mir zugeben, ein Motiv hat er. Er erbt eine ganz hübsche Summe, oder? Ja, richtig, richtig. Und hätte sie sich wirklich von ihm scheiden lassen, wäre ihm das verloren gegangen. Und abgesehen davon, dass es keine reine Freude gewesen sein muss, mit einer Säuferin verheiratet zu sein. So, seien wir ehrlich, ist das nicht Grund genug, oder wie? Eben, eben, das ist Grund genug, Robby. Nicht nur ein Motiv hatte er, sondern gleich drei, die auf der Hand liegen. Eben, Quentin, eben. Zu viel ist zu viel. Ein Mann mit einigermaßen normalem Verstand würde doch unter solchen Umständen keinen Mord begehen. Tja, da hast du auch wieder recht. Ich kann dir außerdem versichern, sein Alibi ist unanfechtbar und wenige Minuten vor dem Brand war auch noch eine Zeugin im Haus. Denn dass du Mrs. Clark verdächtigst, wirst du mir kaum erzählen wollen. Nein. Ja. Hundertprozentig glücklich bin ich auch nicht über unseren Freund Lacey, ich gebe zu. Irgendwie ist alles einfach zu gut, um wahr zu sein. Aber das ist ja kein Grund, einen Mann zu belangen, bloß weil er ein gutes Alibi hat, oder wie? Das Gesetz will Beweise. Na ja, Robby, da seid ihr eigen. Na ja, da werde ich mich mal wieder verkrümeln. Also, viel Erfolg, Schwemmer. Ja, ich bring dich noch mit raus, Robby. Nein, für mich nicht. Danke, Sie wissen doch, mein Magen. Ich kann nicht nochmal Tee vertragen. Ich, Milch, Milch. Ja, also ich muss zum Jahr zurück. Wiedersehen, Quentin. Wiedersehen, Robby. Möchten Sie eine Tasse Tee? Nichts Tee, jetzt Pet. Wir beide fahren noch einmal nach Weybridge. Was, nochmal? Ja, ich muss Miss Clark noch mal was fragen. Noch eine Zeitverschwendung vielleicht. Oh Gott, ich muss schnell das Wasser ausschalten. Ja, ja, jetzt klammere ich mich an jeden Strohhalm. Ich wollte wissen, ob Mrs. Lacey Haarlack benutzt hat. Ach ja, und wie? So. Ihr Haar, damit hatte sie es ja dauernd. Eine Riesenflasche von dem Zeug stand auf ihrem verlegenen Tisch. Ach, tatsächlich? Und ob, ich mag ja das Zeug nicht, stinkt so fürchterlich. Ihr ja. Tee, Miss Green. Ja, vielen Dank. Ach, sie war schon wirklich was Merkwürdiges. Gerade noch nett und freundlich, in der nächsten Sekunde der reinste Drachen. Und dann so einen jungen Kerl zu heiraten. Sie hatten ja getrennte Schlafzimmer, wissen Sie? So, so. Tja, ja, was hat das damit... Zu stark der Tee? Nein, so großartig, großartig. Ja, ja, ich sage immer, wenn ich nicht meinen Tee... Ach, das war ja auch sowas, kein okay. Frühstück, nicht. Wer? Mrs. Lacey. Ach. Nie etwas angerührt, bis mittags, immer Diät. Kein Stückchen Toast, keinen Schluck Tee oder sonst was. Und Mr. Lacey? Der hatte eines von diesen neumodischen Dingern auf seinem Nachttisch stehen. Die haben einen eingebauten Wecker und Klingeln und gleichzeitig wird der Kocher eingeschaltet. Ganz praktisch sowas. Verzeihen Sie, Mrs. Clark. Sie sind uns nicht böse, hoffentlich. Wir müssen ganz schnell wieder... Oh, aber... Jemand da? Ah, Mr. Barnaby. Ich bin gerade am Reparieren. Ich sehe etwas verschmiert aus. Verzeihung, aber willkommen an Bord. Schöner Morgen heute, wie? Sehr schön, ja. Ich fürchte nur, Sie werden darüber Ihre Ansicht noch ändern. Warum? Erkennen Sie diesen Gegenstand, Mr. Lacey? Nein. Was ist es? Der automatische Teekocher. Er war der Ihre, oder? Und? Können Sie mir dann auch erklären, was er zur Zeit des Brandes im Schlafzimmer Ihrer Frau zu suchen hatte? War er da? Das muss wohl ein Irrtum sein. Ich gebe allerdings zu, da war er nicht, als ich ihn eben abholen wollte. Ich glaube, Sie haben ihn in Ihr Schlafzimmer zurückgeworfen, als Sie gestern Abend zum Haus kamen. Was soll ich getan haben? Das würde Ihnen aber schwer fallen zu beweisen, was? Nein, Mr. Lacey, der Brand ist kein Rätsel mehr. Ich würde sagen, Sie haben Ihren automatischen Teekocher ins Schlafzimmer Ihrer Frau transportiert, haben ihn statt mit Wasser mit Haarlack gefüllt und dann auf 9.15 Uhr eingestellt. Ha, das ist doch lächerlich. Sie haben vielleicht Ideen. Ihre Frau konnte ihn nicht gestellt haben. Sie sagten ja selbst, dass sie völlig hinüber war. Bleibt also nur eins. Sie waren es, Mr. Lacey. Und was jetzt? Möchten Sie meine Begleitung zur Polizei? Nicht der schlechteste Vorschlag. Das würde ich mir noch überlegen an Ihrer Stelle. Was zum... Ich könnte das Ding da womöglich anwenden. Er ist geladen, Mr. Barnaby. Könnten Sie. Aber besser nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt schon Besuch angefahren da draußen. Ein Polizeiwagen. Genug. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Philipp Levin, aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und John Lackland. In einer Produktion des Bayerischen Rundfunks sprachen unter der Regie von Walter Netsch, Jürgen Scheller, Eva Ingeborg Schulz, Heinz-Leo Fischer, Ulrich Bernsdorf, Richard Klei, Eleonore von Wallerstein, Monika Faber, Rolf Illich und Gusti Kreisel. Die Musik schrieb Fred Sporer.